das hier hervorragend. Das war das, was ich Ihnen von meiner Stelle aus sagen wollte. Vielen Dank, dass es so gut geklappt hat. Ich glaube, wir haben etwas über 2 Stunden anspruchsvoll diskutiert. Viele Fragen ansprechen können. Ich darf vielleicht noch abschließend von meiner Seite noch nach dem Dank ergänzen. Wenn Sie Hinweise haben, ich sehe eine Frage, ist die unbeantwortet geblieben. Es gab die Fragestellung, welche Zahlen, welche Werte sind im AI-Bericht verarbeitet und wie kann man diesen nachgehen? Stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich hier in meinem Wahlkreis in Braunschweig über alle möglichen Wege, die Ihnen zur Verfügung stehen. Leiten Sie sich weiter, ich werde mich darum kümmern. Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken. Ich darf mich ganz herzlich bei Wolfgang Schäuble für das Kommen, für die interessante Diskussion bedanken und möchte nun das Mikro weitergeben an Heidi Rüttgers. Zum wiederholten Male in Braunschweig sind, möchte ich Ihnen heute Abend einen